Den Scheiß auf den deutschen Staat, will zurück zur Diktatur. Will mein freies Leben, freier Leben, will schwören diesen Schwur. Will das alles nur noch Weißes, will die Ordnung ganz auf Deutsch. Bitte gib mir einen G und ich tu ihnen wieder. All die Leute, die nicht arisch sind und nichts als Unruhe stiften. Gib mir einen G und ich werde sie vernichten. Denn durch, ich bin in Ordnung und den Rest könnt ihr vergessen. Ich bin meine Meinung, ich gehöre zu den Besten. Ich bin Teil einer Elite, bin der Retter der Nation. Warum steht die Scheißgesellschaft nicht zu ihrem Sohn? Ich bin doch eigentlich viel schlauer als der Rest. Und da die anderen nichts verstehen, man kann die Normalen mir sehen. Ich bin der Tarin vertreten und ich geb ganz außen stehen. Ich bin total gehässig, bin der Retter der Nation. Warum steht die Scheißgesellschaft nicht zu ihrem Sohn? Ich bin doch eigentlich viel schlauer als der Rest. Hoffe, dass ihr alle wisst, niemand soll zu Deutschland stehen. Ich will's in Schutt und Asche sehen. Ja, ich scheiß auf Arbeit, doch die Stütze will ich haben. Ihr werdet sehen in ein paar Jahren, BPD sind bei den Wahlen. All die Leute, die nicht links und zu den spießig sind, hasse ich auf den Tod, Anarchie gewinnt. Denn nur ich bin in Ordnung und den Rest könnt ihr vergessen. Ich bin meiner Meinung, ich gehöre zu dem Besten. Ich bin Teil der RAF, bin der Retter der Nation. Warum steht die Scheißgesellschaft nicht zu ihrem Sohn? Nur ich doch eigentlich viel schlauer als der Rest. Und da die anderen nichts verstehen, man kann die Normalen in mir sehen. Ich bin der Tarin verdrehen und ich geb ganz außen stehen. Ich bin total gehässig, bin der Retter der Nation. Warum steht die Scheißgesellschaft nicht zu ihrem Sohn? Nur ich doch eigentlich viel schlauer als der Rest. Arbeitslos und Spaß dabei, Freiwillsmeinung vogelfrei. Adolf Hitler, Ehrenmann, war ein Teil vom Arschloch-Clan. Deutschland ist ein Nazi-Land, wälzt die Dummheit an der Hand. Neger, Neger, Schornsteinfeger, du bekloppter Türkenjäger. Da die anderen nichts verstehen, man kann die Dummheit in mir sehen. Ich bin der Tarin verdreht und steht ganz außen stehen. Ich bin total gehässig, bin der Retter der Nation. Warum steht die Scheißgesellschaft nicht zu ihrem Sohn? Ich doch eigentlich viel schlauer als der Rest.